Nummer 4. Sie hören im Einkaufszentrum folgende Lautsprecherdurchsage. Liebe Kunden, liebe Kinder, heute ist bei uns was los. Für unsere kleinen Besucher hat das Spielwarengeschäft Spielwiese im zweiten Stock unseres Kaufhauses eine ganz besondere Überraschung. Der altbekannte Clown Max ist hier und sorgt für viel Spaß und gute Laune. Es gibt einen kleinen Spielwettbewerb. Also, liebe Kinder, kommt, ihr könnt sogar kleine Preise gewinnen. Auch für die Erwachsenen ist gesorgt. Für alle Weinliebhaber findet heute in der Getränkeabteilung im Erdgeschoss eine Weinprobe statt. Also, lassen Sie sich das nicht entgehen.